Menschen hier. Es ist, als wüssten die nicht mal, dass es die Welt da draußen überhaupt gibt. Ich klebe Plastiksterne nach auf dem leeren Rummelplatz. Ich hab dich doch so gern wie einen Herzinfarkt. Mit ein paar Luftgewehr, Schatz, ne wunde Kerze entfacht. Fühl mich super krass und wach, weil du hergefunden hast. Du hast einen Sekundenschlaf zu einem Funeral gemacht. Kleine und dir eine Tüte kantierte Manteln und den Zuckerwatten. Geschmack bleibt in ein und das gleiche. Und dieser durchgebrannte Tag ist nur ein Teil von unserem Pack. Dein Zerschießen von der Titanic, Backeis und Raketen schallen bald schieben wie uns Free Hack Hotlines, um uns in frei einzuseifen. Wollen Sprechblasen zum Verschweigen. Bleibt uns Bright Schule. Wir sollten genauso gut auf dem scheiß Mond leben. Okay. Es gibt alle möglichen Ghettos auf der Welt. Es ist alles ein einziges Ghetto. Um uns wieder gut zu leiten, um gleiches Schema wieder zu zerstreiten, nein, ich kann es nicht begreifen. Geh mal weiter, lass mich leiten, hab ich gerade hingelegt auf den. Es ist alles ein einziges Ghetto. Kleine Erzgebirgsbank leisten und der Nachtbus fährt wieder. Ich verpasse ihn absichtlich, ich will noch ein bisschen hier sein, um mich an dir zu vergiften. Licht einstweilen mit dem aus den themenvollen Prioritäten. Ich klebe Plastiksterne nach auf dem leeren Ruhmeplatz. Ich habe dich doch so gern wie einen Herzinfarkt. Mit ein paar Luftgewehr, Schatz, die wunde Kerze entfacht. Fühl mich super krass und wach, weil du hergefunden hast. Du hast 5 Sekunden Schlaf zu einem Funeral gemacht. Und kleine für eine Tüte kandierte Mantel mit Zuckerwattengeschmack. Bleibe nein und das gleiche, dieser durchgebrannte Takt ist nur ein Teil von unserem Pack. Deins, wir schließen von der Titanic Raketen auf Packeis und schollen. Bald schreiben wir uns Freehawk Hardlines, um uns zu frei einzuseifen. Wollen Sprechblasen verschweigen, bleibt Bright Schule, um uns eine zu zeugen. Eine riesige Gosse irgendwo im Weltall. Eine riesige Gosse irgendwo im Weltall. Um uns wieder gut zu leiten, gleiches Schema wieder zu zerstreiten. Ich kann es nicht begreifen, geh mal weiter, lass mich leiten. Hab ich gerade hingelegt auf den kleinen Erzgebirgsbahngleisen und der Nachtbus fährt wieder, ich verpasse ihn absichtlich. Ich will noch ein bisschen hier sein, um mich an dir zu vergiften. Nicht einstweilen mitnehmen aus Themen voller Prioritäten, um uns Lichter zu zeichnen.